Zum 68. Gründungstag der DEFLK schickte der Präsident des Staates Palästina, Mahmoud Abbas, einen Blumenkorb an Genossen Kim Jong-un. Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter des Staates Palästina in der DEFLK, Ismail Ahmad Muhammad Hassan, übergab am 8. September dem Außenminister der DEFLK, Lee Yong-ho, den Blumenkorb für Genossen Kim Jong-un.